Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Jahresrückblick 2012. Scheitern von ACTA war wichtiger Erfolg für die Piratenpartei. 29. Dezember 2012. Die Piratenpartei Deutschland blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2012 zurück. Einen wesentlichen Anteil daran hat auch der letzten Endes gewonnene Kampf gegen das Anti-Counterfeiting Trade Agreement, kurz ACTA. Unter dem Deckmantel des Kampfes gegen sogenannte Produktpiraterie sollten mit dem internationalen Abkommen ACTA weitgehende Regelungen quer durch alle Rechtsbereiche eingeführt oder, soweit schon vorhanden, für die Zukunft festgeschrieben werden. ACTA stand gegen ein modernes, zukunftsgerichtetes Urheberrecht im digitalen Umfeld, gegen eine offene und freiheitliche Gesellschaft mit stärkeren Bürgerrechten, gegen einen fairen Umgang mit der Dritten Welt im Bereich Saatgut oder Medikamente. Die Verhandlungen zu ACTA waren unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden, die am Ende unter dem Abkommen hätte leiden müssen. Im Februar und im Juni gab es daraufhin internationale Protesttage, auf Demonstrationen, die von einer breiten Front verschiedener gesellschaftlicher Kräfte getragen und vielerorts von der Piratenpartei organisiert wurden, protestierten allein in Deutschland über 100.000 Menschen auf der Straße gegen ACTA. Dieser Schulterschluss zeigte Erfolg, nachdem die Bundesjustizministerin im Februar nur einen halbherzigen Rückzug verkündete, wurde ACTA am 4. Juli vom EU-Parlament abgelehnt. Die Versuche der EU-Kommission, sich doch noch gerichtlich durchzusetzen, waren Mitte Dezember endgültig gescheitert. Die Proteste gegen ACTA waren ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem modernen Urheber- und Patentrecht. Aber ACTA ist nur die Spitze des Eisbergs. So Jan-Niklas Fingerle, Spitzenkandidat der Piraten im Saarland zur Bundestagswahl. Der Geist von ACTA ist nicht tot und findet sich nun beispielsweise in der Initiative Intellectual Property Rights Enforcement Directive IPRED wieder. Der Kampf um ein modernes Urheberrecht wird also 2013 in die nächste Runde gehen, so Fingerle. Die Piratenpartei Deutschland setzt sich in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl für ein modernes Urheberrecht ein. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, die Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Gesprochen wurde diese PM von Britta Stephan, AK Nanunana 249. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.